Kellner, schließen Sie die Tür. Mein lieber Buddy, unser Lunch war vorzüglich. Auch habe ich unsere Unterhaltung über Ihr Asthma und meine Gicht ungemein genossen. Aber zweifellos werden Sie kein solcher Einfallspinsel sein, zu glauben, ich, der Privatsekretär Ihrer Majestät der Königin, suppiere mit dem Inhaber von Buddys Detektivbüro hier im Hotel Ritz, um Meinungen über Alterserscheinungen auszutauschen. Keineswegs, Lord Kett, keineswegs. Vermute ich recht, dass Sie das Gespräch auf jene eigenartige Selbstmordepidemie zu lenken beabsichtigen, welche unter der Bezeichnung die Harakiri-Serie zu trauriger Berühmtheit gelangt ist? Sie haben begriffen. Die Königin ist wie jeder ihrer Untertanen davon überzeugt, dass es sich dabei um ein besonders heimtückisches Verbrechen handelt. Buddy, ich habe die Ehre, Sie von dem Wunsch Ihrer Majestät zu verständigen, dass Sie diese Seuche umgehend zum Stillstand bringen, indem Sie sie aufklären. Gott schütze die Königin, Lottgittel. Aber diesmal muss sie sich anderweitig behelfen. Ich bin ein alter Mann. Meine schwachen Kräfte verfallen rapide. Außerdem verfolgt mich neuerdings ein geradezu wahnsinniges Pech. Und was das Schlimmste ist, mein Sohn interessiert sich überhaupt nicht fürs Geschäft und wird wohl bald selbst die Kriminalisten interessieren. Muss ich Ihren schäbigen Ausflüchten entnehmen, Buddy, dass es Ihnen als Mann und Brite gleichgültig ist, dass seit Jahren zahllose Familienoberhäupter der besten Gesellschaft Cyankali schlucken, statt ihr natürliches Hinscheiden mit der gebotenen christlichen Geduld abzuwarten? Ach, Lord Kettel, ich sage ja nur, dass die Harakiri-Serie unmissverständlich zu jenen Fällen gehört, deren Aufklärung die menschlichen Fähigkeiten übersteigt. Dies ist zurzeit jedenfalls die Meinung aller seriösen Detektive. Warte, wir haben beide bei den Sechser-Husaren gestanden. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie den Stier entschlossen bei den Hörnern packen. Ach Gott, Lord Kettel, da gibt es leider nichts zu packen. Was weiß man denn von der Harakiri-Serie? So gut wie nichts. Britische Staatsbürger, lauter vermögende und ehrenwerte Herrschaften, fahren an die Riviera, nach Ägypten oder nach Marokko, zu Vergnügen oder zur Erholung, wie sie das zeitlebens getan haben. Und dann findet man sich plötzlich irgendwo in einem Park, am Meeresstrand, in der Wüste, tot. Cyankali im Leib. Jedes Mal ist es einwandfrei Selbstmord. Aber Selbstmord, warum? Niemand kennt das Motiv. Abschiedsbriefe werden nie hinterlassen, Erpressung scheidet aus, Raub ebenso, Lebensüberdruss oder Gemütsverdüsterung desgleichen. Auch hat keiner von diesen Herren jemals Sympathie für Gift gezeigt. Tabak, alkoholische Getränke und gelegentliche Blondinen ausgenommen. Langweilen Sie mich nicht mit Einzelheiten, Buddy. Gerade Sie müssten sozusagen ein familiäres Interesse an der Aufklärung des Falles haben. Ein familiäres Interesse, Lord Kettle? Das letzte Opfer war doch der Herzog von Westwich. Ich höre, seine Tochter Mabel ist mit ihrem Sohn Peter verlobt. Wenn die beiden heiraten, ist ihr Junge fein heraus. Mabel ist die beste Partie in ganz England. Die alte Herzogin ist zwar ein Biest, aber da Peter offenbar ein Glückspilz ist, findet sich vielleicht noch jemand, der sie umbringt. Buddy, ich finde, Sie sind es dem armen Herzog einfach schuldig, dass Sie herausbringen, wer ihn abgemurkst hat. Peter wird Mabel nie bekommen, Lord Kettle. Warum nicht, Buddy? Weil die Herzogin geschworen hat, dass ihre einzige Tochter nur einem Aristokraten, niemals aber dem Sohn eines bürgerlichen Detektivs geben wird. Buddy, das ist die Lösung des Problems. Die Königin lässt Ihnen bestellen, dass Sie in den erblichen Adel erhoben werden, wenn Sie die Harakiri-Serie aufgeklärt haben. Sehr nett von der Königin, Lord Kettle, aber ich fürchte... Fürchten Sie nichts, alter Junge, erledigen Sie den Fall. Dann macht sie die Königin zum Lord und die Herzogin hat, was sie will. Und ihr Sohn heiratet die entzückte Braut. Lord Kettle... Keinen Widerspruch, Buddy. Vorwärts zur Attacke. Dem Feind in die Hosen gesessen. Denken Sie an Nelson. England expects every man to do his duty. Kellner, meinen Mantel. Guten Abend, George. Schon zurück, Sir. Die Königin will mich zum Ritter schlagen, George. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Leider erst, wenn ich die Harakiri-Serie aufgeklärt habe. Herzliches Beileid, Sir. George, Sie vergessen sich. Ach, Sir, ich zweifle ja nicht, dass Sie den Fall in Ihren besten Tagen eventuell geschafft hätten. Aber heute, wo Ihnen gerade noch mit Ach und Krach die Lösung eines Kreuzworträtselchens gelingt, tja, wenn Ihnen ein feuriges, junges Talent zur Seite stünde. Aber Ihr Herr Sohn, Sir, nun, Sie wissen es auch selbst am besten. Ganz London weiß, dass er die schmerzlichste Enttäuschung meines Lebens ist. Sehr wahr, Sir. Nichts als griechische Kunst im Kopf und flotte Spritztouren ins Ausland. Papier und Feder, George. Der Moment ist gekommen, Peter zu enterben. Dieser harte, aber gerechte Schritt ist Gott sei Dank nicht mehr nötig, Sir. Seit gestern weilt Master Peter vermutlich nicht mehr unter den Lebenden. Auch das noch. Mir bleibt wirklich nichts erspart. Master Peter ist das Opfer seines Kunstwimmels geworden, Sir. Er hat neulich die sensationelle Behauptung aufgestellt, dass die Antiken des Louvre zu 30% falsch und zu 50% drittklassig sind. Der Direktor des Louvre hat ihn hierauf gefordert. Auf schwere Säbel, sagte mir Master Peter. Das Duell sollte gestern Nachmittag in Paris stattfinden. Da Master Peter jede Übung im Waffenhandwerk stets weit von sich gewiesen hat, müssen wir unbedingt mit seinem Ableben rechnen. Eine peinliche Überraschung, George. Besonders für Lady Mabel, Sir. Das arme Kind. Noch nicht verheiratet und schon Witwe. Mr. Body! Hat da nicht jemand gerufen, George? Lady Mabel kommt durch den Garten, Sir. Mr. Body, etwas Schreckliches ist passiert. Der Mensch denkt, Gott lenkt, liebe Mabel. Sehr wahr, Sir. Aber deshalb braucht Peter mich doch noch lange nicht zu betrügen. Wie? Peter betrügt Sie? Ich habe es längst vermutet. Seine verdächtigen Reisen ins Ausland. Und soeben habe ich von seinem Club erfahren, dass er in Paris ist. Zu welchem Zweck begibt sich ein junger Mann ohne Beruf nach Paris, wenn nicht zur Befriedigung niedriger Lüste? Eine berechtigte Frage, Lady Mabel. Oh, er ist schamlos. Beruhigen Sie sich, liebe Mabel. Mit Peters Seitensprüngen hat es jetzt ein Ende. Darauf können Sie sich verlassen, Lady Mabel. Warum schaut ihr mich so merkwürdig an? Sagen Sie es ihr, George. Ihr Bräutigam ist gestern erschlagen worden, Lady Mabel. Nachmittags. Erschlagen worden? In Paris. Von seiner Mätresse? Nein, vom Direktor des Louvre. Mit einem Säbel. Wie entsetzlich. Armes Kind. Noch nicht verheiratet und schon Witwe. Dasselbe habe ich eben zu George gesagt. Ich erlaube mir zu kondolieren, Lady Mabel. Was jetzt, Mr. Body? Ja, ich fürchte, es wird eine Menge Unannehmlichkeiten bei der Überführung von Peters sterblicher Hülle geben, Mabel. Daran habe ich im Moment eigentlich weniger gedacht, Mr. Body. Mr. Body, sehen Sie nur. Peter. Wahrhaftig, Peter. George, draußen wartet ein Taxichauffeur. Bitte, ich glaube, er will Geld von mir. Gehen Sie hinaus und geben Sie es ihm. Sehr wohl, Master Peter. Hallo, Peter. George, bitte bleiben Sie. Geben Sie mir 5 Pfund, ich erledige die Sache selber. Sehr wohl, Master Peter. Danke, George. Ich bleibe Ihnen den Zaster wie bisher in Raten schuldig. Willst du mir nicht guten Tag sagen, Peter? Mabel, ja, du sei nett und leih mir 10 Pfund. Ich bin mit Sir Bogomil Octopus verabredet, dem berühmten Antikensammler. 10 Pfund? Es können auch 20 sein. Bitte mach flott, ja? Ich bin in Eile. Danke, Mabel. Ich sehe dich ja heute Abend auf dem Ball deiner Mutter, nicht wahr? Also, das ist unerhört. Hallo, Papa! Warum bist du übrigens nicht im Büro? Ich finde, du machst ein bisschen Frühfeierabend in der letzten Zeit. Willst du nicht endlich eine Erklärung über dein unmögliches Benehmen abgeben? Zum Donnerwetter. Eine Erklärung? Ja, worüber, Papa? Dass du nicht im Duell erschlagen worden bist. Vom Direktor des Louvre. Mit einem Säbel, Peter. Ja, richtig, das Duell. Ich habe es gerade vergessen. Naja, macht nichts. Ich werde diesen Ignoranten von Direktor eben ein anderes Mal töten. Er entgeht seinem Schicksal nicht. Adieu, Herrschaften. Ein grässlicher Kerl. Sehr wahr, Sir. Ein fabelhafter Mann. Behandelt mich wie Luft und knöpft mir 20 Pfund ab. Laut auf kreischten die Mägdlein, und sieh da, der Schläfer erwachte, richtete stracks sich empor und sprach mit erbangenem Herzen: Weh mir! In wessen Gebiet, zu welchem Lande denn kam ich? Sind wohl Frevler da hier und wilde Gesetzesverächter? Oder ist gastlich das Volk und ehrt es die himmlischen Götter? Bin ich nahe vielleicht den Geschlechtern redender Menschen? Aber ich will es sofort selber erspähen und erkunden. Also sprach er und trat heraus aus dem bergenden Dickicht, brach von dem dichten Gehölz mit starker Hand sich Gezweige, breit und laubig genug, umhüllend die Blöße zu decken. Schönen guten Tag, Sir Bogomil. Sie scheinen gebildet, junger Mann. Aber wo zum Teufel kommen Sie her? Aus dem Schrank, wie Sie gesehen haben. Und wie sind Sie in den gekommen, wenn ich fragen darf? Durchs Fenster, Sir Bogomil. Es war offen. Sind Sie Einbrecher oder nur exzentrisch, junger Mann? Nur ein leidenschaftlicher Verehrer griechischer Kunst, Sir Bogomil. Es war seit langem mein glühendster Wunsch, Sie, den größten antiken Sammler des Jahrhunderts, kennenzulernen. Leider gab es keine andere Möglichkeit, zu Ihnen vorzudringen. Ihre beiden arabischen Diener haben mir immer wortlos die Tür vor der Nase zugeschlagen, wenn ich bei Ihnen vorsprechen wollte. Ich habe Ihre Diener buchstäblich angefleht. Vergebens. Die Mühe hätten Sie sich sparen können. Ali und Baba sind stumm. Taub übrigens auch. Stumm? Taub? Sie waren einmal das berüchtigste Verräterzwillingspaar im Mittleren Orient. Deshalb hat ein Scheich sie eines Tages radikal demontieren lassen. Zu ihrem Glück kam ich noch rechtzeitig dazu und konnte sie kaufen, ehe es ganz aus war mit ihnen. Ich bekam sie natürlich mit Rabatt als gebrauchte Haushaltsgegenstände. Mit Ach und Krach habe ich sie so weit dressiert, dass sie mir die Leute vom Leibe halten. Ich liebe die Einsamkeit und verabscheue meine Mitmenschen aufgrund ihres Mangels an Schönheit. Ach, wäre die Welt doch ein Museum. Jawohl, Sir Bogomil. Auch Sie, junger Mann, beleidigen bereits meine Netzhaut. Verschwinden Sie bitte. Ich will den Homer weiterlesen. Ein tüchtiger Autor. Sir Bogomil, haben Sie Erbarmen. Retten Sie mich. Sie retten? Ich verstehe nicht. Ich heiße Peter Boddy. Der Sohn vom alten Boddy. Wissen Sie, den berühmten Detektiv, der die Harakiri-Serie aufklären soll? Zur Sache. Mein Vater möchte, dass auch ich Detektiv werde. Aber ich verabscheue diesen Beruf. Verbrechen, Leichen. Nein, ich will Museumsdirektor werden, Sir Bogomil. Bitte reden Sie mit Papa. Vor prominenten Leuten hat er Respekt. Und Sie sind meine letzte Hoffnung. Peter Boddy? Sind Sie der Boddy, der den Auktionskatalog der Westwich-Antiken gemacht hat, die heute Vormittag versteigert worden sind? Ja, den habe ich gemacht. Dann können Sie mir vielleicht sagen, warum die besten Stücke der berühmten Sammlung nicht angeboten worden sind. Ich hatte die Absicht, sie zu erwerben. Ich habe der Herzogin eingeredet. Diese Stücke wären Schund. Die Herzogin ist eine Ignorantin, müssen Sie wissen. Und warum haben Sie ihr diese Lüge vorgesetzt? Weil ich selber auf die Stücke scharf bin. Sie? Ja. Und ich kriege sie auch, Sir Bogomil. Und sie kosten mich keinen Penny. Ich bin nämlich mit Mabel verlobt. Ihre Herzensangelegenheiten interessieren mich im Moment weniger, junger Mann. Vielleicht doch, wenn ich Ihnen sage, dass Mabel die Tochter der Herzogin ist, Sir Bogomil. Und darum die Universalerbin. Haben Sie jetzt verstanden, Sir Bogomil? Sie sind ein durchtriebener Bursche. Die Kunst geht mir eben über alles, Sir Bogomil. Vielleicht begreifen Sie jetzt, dass ich unbedingt Museumsdirektor werden muss? Ich werde eventuell mit Ihrem Vater sprechen, Mr. Boddy. Ach, das wäre ja wunderschön. Allerdings möchte ich Sie zuvor um die Gefälligkeit bitten, mich bei der Herzogin einzuführen. Ich würde jene reservierten Antiken gerne einmal sehen. Ja, aber mit Vergnügen, Sir Bogomil. Die Herzogin gibt heute Abend einen Ball. Ja, dann nehme ich sie einfach mit. Die Herzogin wird entzückt sein. Sie sammelt interessante Persönlichkeiten. Nett von Ihnen, lieber junger Freund. Ja, aber bitte. Sir Bogomil, darf ich Sie noch etwas fragen, ehe ich gehe? Fragen Sie, was Sie wollen. Sagen Sie, wie verständigen Sie sich eigentlich mit Ihren merkwürdigen Dienern? Das interessiert Sie? Ja, verzeihen Sie meine kindische Neugier. Ganz einfach. Durch Klingelzeichen. Durch Klingelzeichen? Gewiss. Aber ich dachte, Ali und Baba wären taubstumm. Stimmt. Aber blind sind sie immerhin nicht. Ne? Sehen Sie dieses Lämpchen an der Glocke? Wenn ich läute, leuchtet es auf. Kürzer oder länger. Je nachdem. Ne? So ein Lämpchen ist auch im Dienerzimmer. Ali und Baba sitzen davor wie Wachhunde. Fabelhaft. Könnten Sie einmal einen Versuch machen? Gern. Ich läute also. Ja. Gleich werden Sie da sein. Da sind Sie schon. Das hat geklappt. Es klappt immer. Kommt näher, meine Freunde. Noch näher. So ist's gut, brav. Direkt unheimlich ist das. Was soll ich Ihnen sagen, junger Mann? Was Sie wollen, Sir Bogomil. Halt, nicht anfassen! Keine Angst. Ich habe nur befohlen, Sie hinaus zu begleiten. Ach so. Was war jetzt das, Sir Bogomil? Ich habe Ihnen nur gesagt, Sie sollen nett zu Ihnen sein, Mr. Boddy. Ah, ja. Tausend Dank. Bis heute Abend also. Ja. Ich hole Sie ab, Sir Bogomil. Halt. Ach, du bist's, Papa. Sohn, ich habe ein ernstes Wort mit dir zu reden. Bitte fass dich kurz, ich muss zum Ball der Herzogin. Sohn, ich wünsche eine klare Auskunft über die Frage, wann du anfangen wirst, dich selbst zu ernähren. Lieber Papa, wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich der Ernährungsfrage keinen zu übertriebenen Wert beimesse? Außerdem esse ich ja sowieso bei dir. Sohn, du stehst in London in einem sehr schlechten Ruf. Bummeland, Pumpgenie, Lebemann. Du wirst dich endlich auf deine Nachfolge in Boddys Detektivbüro vorbereiten. Unsinn, Papa. Ich werde Mabel heiraten und ein nettes, friedliches Leben führen. Müßig, aber gedankenvoll. Ich an deiner Stelle würde mich schämen, von Mabel abhängig zu sein. Aber Abhängigkeit ist zwischen Liebenden die natürlichste Sache von der Welt, Papa. Ich rede nicht von Mabels Gefühlen, ich rede von Mabels Geld. Du bist eben ein Materialist, Papa. Ich denke nie an Mabels Geld. Ich weiß, dass sie mehr als genug davon hat und das genügt mir. So, loben den Tag nicht vor dem Abend. Die Herzogin wird dir zuletzt noch einen Strich durch deine Rechnung machen. Die Herzogin. In ein paar Tagen ist sie eine Leiche. Die Herzogin eine Leiche? Sie ist gesund und zäh wie Rindsleder. Mit Cyankali ist die beste Gesundheit zu erschüttern, Papa. Mit Cyankali? Vielleicht braucht sie allerdings die doppelte Dosis. Der heutige Ball ist jedenfalls ihr letzter. Und weil sie es nicht weiß, wird sie so borniert sein und heute Nacht eine sensationelle Verlobung bekannt geben. Mit dir? Eben nicht. Meine Verlobung mit Mabel wird sie vorher auflösen. Sicher in der beleidigendsten Form. Diese Torheit wird sie das Leben kosten. Ein paar Tage später wird man sie irgendwo finden. Tot. Mit Gift im Leib. Mit Gift im Leib? Wie die anderen Opfer der Harakiri-Serie. Nicht weiter. Ist dir nicht wohl, Papa? Deine häufigen Reisen ins Ausland. Cyankali. Die Harakiri-Serie. Es fällt mir wie Schuppen von den Augen. George! Warum schreist du denn so? George! Bitte kein Wort über unsere Unterhaltung, Papa. Die Sache ist lebensgefährlich. Sie haben gerufen, Sir. Papa möchte, dass Sie mir ein Taxi kommen lassen. Gewiss, Master Peter. Sonst keinen Wunsch, Sir. Keinen, George. Oder willst du noch was, Papa? Danke. Sehr wohl, Sir. Also, Papa, du wirst schweigen. Ich werde schweigen. Nett von dir, Papa. Gute Nacht. Ich muss mich beeilen, der Ball beginnt. Ihr Ball ist köstlich, Lady Westwich. Worte sind zu schwach für mein Entzücken. Schwärmer. Ich bewundere Sie, Lady Westwich. Anbetung ist die richtige Bezeichnung für meine Gefühle. Schmeichler. Wie finden Sie übrigens meine Tochter, Sir Bogomil? Ich habe bisher nur Augen für Sie gehabt, Lady Westwich. Oh. Was halten Sie vom jungen Boddy? Ich möchte Ihrem Urteil nicht vorgreifen, Lady Westwich. Ich finde ihn grässlich. Grässlich. Ein Mitgiftjäger. Und überdies ein Kretin. Ihre Menschenkenntnis ist verblüffend. Ich verwünsche den Tag, an dem ich ihm im Schloss Zutritt gewährte. Wohltaten am falschen Ort sind Übeltaten, versichert der weise Cicero. Ich werde ihn sofort hinauswerfen lassen. Soames! Euer Gnadenbefehl? Suchen Sie Mr. Peter Boddy und feuern Sie ihn hinaus. Sehr wohl, Euer Gnaden. Sie interessieren sich für griechische Antiken, Sir Bogomil? Man sagt es, Lady Westwich. Ich habe eben eine ganze Masse davon versteigern lassen. Ein kleiner Rest ist noch da. Ach, würden Sie mir erlauben, die Sachen einmal anzusehen, Lady Westridge? Aber selbstverständlich. Ihren Arm, Sir Bogumil? Peter, dein Gesicht könnte ein Nashornelege stimmen. Ach, Mabel, es ist Nacht in meinem Herzen. Mit Recht, Peter. Ich möchte dich darauf aufmerksam machen, dass ich bis zur Stunde immer noch unschuldig bin. Ich wusste wirklich nicht, dass es dir so unangenehm ist. Was heißt unangenehm? Immerhin bin ich ein modernes Mädchen von 17 Jahren. Ich möchte nicht gerne als rückständig bezeichnet werden. Hm. Wahrscheinlich hast du recht. Wir haben einen üblen Gebrauch von unserer Zeit gemacht. Wir haben versäumt, uns für unsere alten Tage ein kleines Kapital in stürmischer Vergangenheit zuzulegen. Och, Peter, dein Freund ist viel lustiger als du. Mama ist geradezu behext von ihm. Sein Charme ist einfach unwiderstehlich. Warum ist er übrigens noch nicht verheiratet? Die Frauen müssen sich doch um ihn reißen. Sir Bogumil findet Frauen schlecht proportioniert und die Liebe stupide und strapaziös. Oh, ein faszinierender Mann. Peter, sobald wir verheiratet sind, muss er unbedingt unser Hausfreund werden. Ich mache ihn dann zu meinem Sklaven und alle meine Freundinnen werden grasgrün werden vor Neid. Komm, lass uns in den Ballsaal zurückkehren. Du wirst mich leidenschaftlich in die Arme nehmen und ich werde dabei wie toll mit Sir Bogumil flirten. Das Flirten kannst du dir sparen. Deine Mutter wird sowieso bald mit Sir Bogumil erscheinen und eure Verlobung bekannt geben. Meine Verlobung mit Sir Bogumil? In längstens 8 Tagen bist du seine Frau. Das ist ja wahnsinnig aufregend. Besonders, wenn man bedenkt, dass deine Mutter vorher noch umgebracht werden wird. Na, hör mal. Doch, in den nächsten Tagen. Da rührt sich ja allerhand. Das kann man wohl behaupten. Sag mal, ist das alles nicht ziemlich unerfreulich für dich? Doch, weißt du, deine Mutter war eigentlich nie sehr nett zu mir. Ich meine, dass ich Sir Bogumil heiraten werde. Ich will versuchen, es wie ein Mann zu tragen. Mabel, es wäre allerdings sehr lieb von dir, wenn du mir versprechen würdest, dass du mir während deiner Ehe treu bleiben wirst. Bei Sir Bogumils Charme dürfte das nicht so einfach sein, Peter. Bitte versprich es mir. Ich meinerseits gelobe dir feierlich dafür zu sorgen, dass du noch vor Ablauf deiner Flitterwochen Witwe bist. Und dann, geliebte Mabel, werde ich dich heiraten und du wirst auf die schicklichste aller Arten aufhören, unschuldig zu sein. Was sagst du dazu? Oh, Sie sind Soames. Was wünschen Sie? Pardon, Lady Mabel. Ist der Mann in Ihren Armen zufällig Mr. Peter Body? Nein, Soames. Dieser Mann ist Mr. Peter Bodys Zwillingsbruder, Henry. Dann bitte ich um Entschuldigung, Lady Mabel. Verzeihen Sie die Störung. Ich bin frisch engagiert und übersehe die Familie noch nicht ganz. Guten Abend. Ich glaube, er wollte mich hinauswerfen, Mabel. Bestimmt, Peter. Komm, wir gehen hinein und betrinken uns tüchtig. Ja, das wollen wir. Es wird ohnehin unser letztes gemeinsames Vergnügen sein für die nächste Zeit. Ihre Begeisterung für unsere Antiken ist mir unbegreiflich, Sir Bogumil. Es sind erlesene Stücke, Lady Westridge. Aber Mr. Peter Body tat doch, als wären sie der reine Schund. Er hat sie für sich selbst reserviert, Lady Westridge. Er hofft, sie zu bekommen durch die Heirat mit ihrer Tochter und spätestens nach ihrem Ableben, Lady Westridge. Er hat es mir erst gestern erzählt. Ich bin sprachlos. Die Jugend von heute, Lady Westridge. Ah, dieser Verbrecher erhält meine Tochter nie. Sir Bogumil, auf Ehre und Gewissen, sind Sie Junggeselle? Leider. Gut. Was für Blut rollt in Ihren Adern? Bankiersblut, Lady Westridge. Sehr gut. Haben Sie eine große Verwandtschaft? Unter dem Boden, Lady Westridge. Ausgezeichnet. Sie sind der ideale Schwiegersohn. Ich gebe Ihnen meine Tochter. Sehr geehrte... In meine Arme, Bogumil. Mama, würdest du mich jetzt bitte meiner Braut bekannt machen? Ich habe sie noch nicht gesehen. Das soll sofort geschehen, Bogumil. Komm, komm, wir wollen sie suchen. Ich glaube, ich habe einen Schwips. Ich habe auch einen, Mabel. Zu blöd, Peter, dass ich erst Sir Bogumil heiraten muss. Eine Menge Leute werden sagen, erst die Braut einen anderen heiraten zu lassen und sie dann zur Witwe zu machen, um sie anschließend selber zu heiraten, stelle eine etwas exaltierte Form der Werbung dar. Oh, lass die Leute reden, Mabel. Peter. Bist du sicher, dass du mich wirklich liebst? Absolut, Mabel. warum gibst du mir dann keinen Kuss? Und dann ein Wetter. Oh, entschuldige, Liebling. Von Herzen gern. Peter. Verschwinden Sie, Soames, Sie stören. Pardon, Lady Mabel, aber der Mann in Ihren Armen ist doch Mr. Peterbody. Ein Zwillingsbruder existiert nicht. Ich habe mich erkundigt. Sir, ich habe den Auftrag, Sie aus dem Schloss zu werfen. Bitte leisten Sie keinen Widerstand. Ich bin zufällig Schwergewichtsmeister des Butler-Boxclubs. Schlag ihm eins auf die Nase, Peter. Er hat uns beim Küssen gestört. Mit Vergnügen, Mabel. Ich habe sowieso eine furchtbare Wut heute. Halt, Mr. Body. Ich weiß nicht, in welchem Zustand ich meine Tochter von Ihnen zurückbekomme. Aber meinen Butler beschädigen Sie mir gefälligst nicht. Machen Sie, dass Sie fortkommen, sonst hetze ich meine Hunde auf Sie. Oh. Mabel, fang bloß kein Geheule an. Der eine kommt, der andere geht. So ist das Leben. Hier ist der Mann, den ich für dich bestimmt habe. Tritt vor, Bogumil. Bitte, Mama? Umarme diese Närrin. Ihr seid verlobt. Das werden Sie bereuen, Lady Westwich. Darauf können Sie Gift nehmen. George. Sir. Ich mach mir Sorgen. Mit Recht, Sir. Worüber? Um Peter, George. Dann tun Sie gut, Sir. Die Aufhebung seiner Verlobung hat in London einen einzigen Schrei der Entrüstung ausgelöst. Wenigstens bei allen Leuten, die Peter Geld geliehen haben. Nun endlich besitzen Sie die fürchterliche Gewissheit, dass Sie es nie wiedersehen werden. Da es in ganz London kaum jemand gibt, den Peter nicht angepumpt hat, wird das Verhalten der Herzogin allgemein verurteilt. Wann haben Sie Peter zuletzt gesehen? Vor 3 Tagen, nach dem Ball. Welchen Eindruck macht er auf Sie? Einen beängstigenden, Sir. Er wirkte wie ein Mann, der bis ins Mark entschlossen ist, neue Gläubige aufzutreiben, koste es dieselben, was es wolle. Die Ausdauer, mit der er die Wohnung nach einer Pistole durchsuchte, hat mir geradezu Bewunderung abverlangt. Hat er eine gefunden? Nein, Sir. Und? Ich habe mir gestattet, ihn darauf hinzuweisen, dass ein beherzter junger Mann den Effekt einer Handfeuerwaffe ohne weiteres mit einem scharfen Dolch oder einem starken Gift erreichen kann. Ich schmeichle mir, ihn überzeugt zu haben, Sir. Jedenfalls verzichtete er auf die Pistole und eilte von dannen. Der Himmel erleuchte seine verehrte Seele. Sehr wahr, Sir. Glauben Sie, dass Peter einen Mord begehen könnte, George? Aber unbedingt, Sir. Ja, ohne Zweifel. Darüber kann es überhaupt keine Diskussion geben. Wirklich? Natürlich nur unter der Voraussetzung, Sir, dass der Mord der raschen Beschaffung von Bargeld oder der Belustigung dient und nicht das Kennzeichen einer ernsthaften Arbeit auf der Stirn trägt. Sie glauben also, er ist imstande, beispielsweise die Herzogin umzubringen? Die Herzogin am allerersten, Sir. Ich wage sogar die Behauptung, dass sie in dieser Stunde bereits erledigt ist. War das nicht die Glocke, Schloss? Gewiss, Sir. Es sollte mich nicht wundern, wenn es die Polizei wäre. Öffnen Sie, Schloss. Ja, Sie da, Inspektor Biddle von Scotland Yard. Hallo, George. Der alte Body zu Hause? Erwartet Sie bereits, Inspektor. Bitte näher zu treten. Hallo, Body. Alter Freund und Kupferstecher. Furchtbar blöd, dass ich dich belästigen muss, aber Dienst ist Dienst und was sein muss, muss sein. Wir wissen es ja von den 6er-Husaren. Sag mal, ist dein Junge da? Peter? Wieso denn, Biddle? Ja, es wäre hübsch, wenn er daheim wäre. Dann könnte ich ihn gleich verhaften. Du willst Peter verhaften? Was habe ich Ihnen gesagt, Sir? Dienst ist Dienst, Body, und was sein muss, muss sein. Siehst du, wir haben da gerade die Herzogin gefunden, an ihrem Schlossteich. Tot, Gift im Leib. Schaut zwar verdammt wieder nach Selbstmord aus, aber ich habe mir gedacht, die alte Scharteke hat doch eben den Krach mit deinem Jungen gehabt. Und na, habe ich mir gedacht, Selbstmord hin, Selbstmord her. Wenn ich mir deinen Peter mal stramm vorknöpfe, kriegt die Sache gleich ein anderes Gesicht. Und hast du nicht gesehen? Schaut ein netter, runder Mord dabei heraus. Gift, Sir. Da haben wir die Bescherung. Also, wie steht's, altes Haus? Ist dein Junge da und kann ich ihn kassieren? Peter ist nicht da, Biddle. Oh, Ehrenwort, Body. Ehrenwort, Biddle. Er ist seit 3 Tagen nicht nach Hause gekommen. Nicht wahr, George? Wahr und wahrhaftig, Inspektor. Er wird seine Gründe dafür haben, Inspektor. Nicht wahr, Sir? Immer da blieben das Volk und der König vereinigt in Freundschaft und es prangte voll Glücks dem gesegneten Fürsten die Heimat. Reichtum, Blüte und Frieden für immer im Lande des Mannes, der so weit umgeirrt des herrlichen Dulders Odysseus. Wieder einmal den Homer zu Ende gelesen. Ein Meisterwerk. Schon wieder dieser penetrante Bursche. Steigen Sie ein, junger Mann. Was gibt es Neues? Die Polizei ist hinter mir her, Sir Bogomil. In London hält sich ein Gerücht, dass Sie die Herzogin umgebracht haben. Auf dem Umbringen von Schwiegermüttern ruht kein Segen, lieber Freund. Sir Bogomil, Sie haben die Herzogin umgebracht. Und zwar genauso, wie Sie die anderen Opfer der Harakiri-Serie umgebracht haben. Ich weiß es seit langem, Sir Bogomil. Und ich würde Sie auch in den nächsten Tagen entlarvt haben, wenn die blöde Polizei mir nicht einen Strich durch das Konzept gemacht hätte. Junger Mann, Sie sind auf dem besten Wege, den vorteilhaften Eindruck, den ich bisher von Ihnen hatte, gründlich zu zerstören. Ich werde noch viel mehr zerstören, Sir Bogomil. Zum Beispiel Ihre Laufbahn als Gentleman-Verbrecher. Ich gedenke nämlich, Sie an den Galgen zu bringen, Sir Bogomil. Interessant. Ich zähle zu den wenigen Menschen auf diesem Globus, die alles haben, was sie wollen. Warum sollte ich morden? Aus Blutdurst vielleicht? Nein, aus Leidenschaft für die Kunst. Sie sammeln Meisterwerke. Die Schwierigkeit, sie zu bekommen, besteht nicht im Bezahlen können, sondern im mangelnden Angebot. Was also muss man tun? Man muss das Angebot in Gang bringen. Was bringt es in Gang? Das Ableben der Sammler. Die Erben haben andere Passionen, sie schätzen Bargeld. Was haben Sie getan, Sir Bogomil? Sie haben die renommiertesten Sammler ermordet und waren bei den prompt erfolgenden Auktionen zur Stelle. Stets ging alles glatt. Bei den Westwich-Antiken, auf die Sie besonders scharf waren, erlebten Sie Ihr Waterloo. Der Grund? Ich. Ich hatte inzwischen nämlich längst erkannt, was bisher übersehen worden war. Was? Dass alle Opfer der Harakiri-Serie leidenschaftliche Liebhaber von Antiken waren. Das weckte meinen Verdacht. Ich sagte mir, hier ist ein echter Sammler am Werk. Sie, Sir Bogomil, mussten dieser Mann sein. Warum? Weil Ihre Privatsammlung die größte und schönste in der ganzen Welt ist. Ich machte die Probe aufs Exempel, ich besuchte Sie und teilte Ihnen treuherzig mit, warum Sie die besten Sachen der Westwich-Sammlung nicht bekommen hatten. Und was taten Sie? Sie ließen sich von mir bei der Herzogin einführen, verlobten sich mit Mabel und brachten die Herzogin um. Und wenn Sie jetzt Mabel heiraten, so haben Sie die Antiken, denn die Antiken gehören zu Mabels Erbschaft. Ich glaube allmählich, Sie halten mich tatsächlich für einen Mörder. Für einen Massenmörder, Sir Bogomil. Und darum werden Sie hängen. Zunächst einmal muss ich ja wohl überführt werden. Ich werde Sie überführen, Sir Bogomil. Die Opfer der Harakiri-Serie haben alle Selbstmord begangen. Zweifeln Sie daran? Nein. Glauben Sie, dass es einfach ist, jemanden dazu zu bringen, freiwillig Hand an sich zu legen? Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nur, es ist möglich. Wie? Druck, Sir Bogomil. Angst. Vielleicht könnten Sie sich ausführlicher darüber verbreiten, Jormann. Als ich kam, hoffte ich, Sie wären auf der Beerdigung der Herzogin. Ich hätte mich gern ein wenig ungestört in Ihrer Wohnung umgesehen. Sie hatten Pech. Mabels Trauerkleid wurde nicht rechtzeitig fertig. Die Zeremonie ist um 2 Stunden verschoben worden. Ihr Glück, Sir Bogomil. Ohne diese Panne wäre die Polizei jetzt hinter Ihnen her, statt hinter mir. Irrtum. Die Harakiri-Serie ist das perfekte Verbrechen. Ich werde Sie ein für alle Mal der Mühe entheben, sich damit zu beschäftigen. Peter Body, Sie sollen mein letztes Opfer sein. Die Westwich-Antiken werden meine Sammlung abrunden. Danach gedenke ich, meinen Lebensabend in Muße und Schönheit zu genießen. Dieses Zeichen ist Ihnen bekannt, nicht wahr? Gleich werden Ali und Baba erscheinen. Geben Sie Acht, was Sie hereinbringen. Ah, da sind Sie schon. Und was bringen Sie? Eine Kiste. Eine schöne, große Kiste. Jawohl. Setz sie ab, meine Freunde. Gut so. Öffnet den Deckel. Brav, brav gemacht. Nun, Mr. Body, hat es Ihnen die Sprache verschlagen? Ist das vielleicht mein Sarg, Sir Bogomil? Nein, das ist doch nicht Ihr Sarg, Mr. Body. Ich weiß genau, dass Sie mich umbringen lassen wollen. Sobald ich Mabel geheiratet habe, starten wir zur Hochzeitsreise. Sie werden uns begleiten in dieser Kiste. Das Reiseziel ist Marokko. Nach unserer Ankunft werden Sie Selbstmord begehen. Darf ich Sie jetzt bitten, die Kiste zu besteigen? Ich denke nicht daran. Hände hoch. Sir Bogomil, ich schätze es nicht, wenn man mir eine Pistole vor die Nase hält. Entweder Sie steigen in die Kiste und sterben in Marokko von eigener Hand, oder Sie sterben hier sofort. Als ein Mann, der in meine Wohnung einstieg, um den erfolgreichen Nebenbuhler zu töten. Die Polizei wird mir glauben, dass ich Sie aus Notwehr erschoss. Entscheiden Sie sich. Bei drei knallt es. Sie sind der größte Schurke, der mir je vorgekommen ist, Herr Bogomil. Eins. Der Tag, an dem man Sie hängt, wird ein Freudenfest für mich. Zwei. Ja, ich steige ja schon in Ihre dämliche Kiste. Sehr vernünftig. Manche Mädchen schätzen es nicht sehr, wenn an den Händen des Bräutigams das Blut des Ex-Bräutigams klebt. Ihr Takt ist einzigartig, Sir Bogomil. Sie haben nichts dagegen, wenn Ali und Baba Sie ein wenig fesseln. Meine Meinung ist in dieser Sache wohl nicht von Belang. Allerdings. Aua! Halten Sie doch gefälligst still. Was ich Sie übrigens fragen wollte, wie kommt es, dass Sie in London einen Ruf wie Donnerhall genießen? Ja, ich musste mir diesen schlechten Ruf zulegen, Sir Bogomil. Als braver Detektivsohn hätte ich ja sofort Ihren Verdacht erweckt. Au. Sehr klug. Sehr klug, aber nicht klug genug. Zu die Kiste. Das hätten wir. Und jetzt zur Beerdigung der Herzogin. Liebe Mabel, das Begräbnis zeremoniell ist zu Ende. Ihre teure Mama liegt in der Familiengruft. Ihr Ex-Bräutigam ist flüchtig unter dringendem Mordverdacht. Dies alles ist sehr, sehr traurig, liebe Mabel. Was Ihnen jetzt unbedingt Not tut, ist der starke Arm eines zärtlichen Mannes. Eine rauschende Hochzeit verbietet die Pietät. Heiraten wir also in aller Stille, dafür aber sofort. Und dann, liebe Mabel, hinweg auf meiner Yacht, in meine herrliche Villa in Marokko, wo alle Genüsse des Vorderen Orients auf Sie warten. Hier, meine Hand, angebetete Mabel, sagen Sie ja, und ich bin auf ewig der Ihre. Es ist schon alles egal, Sir Bogomil. Viel erwarte ich sowieso nicht mehr vom Leben. Machen Sie mich wenigstens glücklich. Sitzende Demeter, 5. Jahrhundert. Auf die war ich besonders scharf. Bogomil, ich habe es satt, dauernd in der Kabine herumzuhocken und dir zuzusehen, wie du die Liste meines Heiratsgutes liest. Herakles bricht der kyrenitischen Hirschkuh die ehernen Geweihe aus. Mitte des 4. Jahrhunderts. Herrlich, herrlich. Sagtest du was, Libby? Bogomil, seit 4 Tagen sind wir verheiratet. Ja, es kommt mir auch schon wie eine Ewigkeit vor. Hermes, Ende des 4. Jahrhunderts. Ich bin immer noch nicht deine Frau, Bogomil. Ja, hörst du? Und da. Nike des Praxiteles. Die Nike. Seligkeit umfängt mich. Friede zieht in meinem Herzen ein. Ich bin am Ziel meiner Wünsche. Ich bin glücklich. Ich nicht. Mein Kind, Glück ist selten eine Sache für mehrere Personen. Würdest du vielleicht die Gefälligkeit haben, mir mitzuteilen, warum du mich geheiratet hast? Warum ich dich geheiratet habe? Ja. Ja, natürlich wegen eurer Antiken. Und ich bedeute dir gar nichts? Du sagst es, gutes Kind. Ich bin sprachlos. Bleib es. So störst du am wenigsten. Och, das geht zu weit. Oh, ich hoffe von ganzem Herzen, dass Peter sein Versprechen hält und mich so bald als möglich zu deiner Witwe macht. Liebes Kind, ein frommer Wunsch. Vielleicht sollte ich dich daran erinnern, dass man es schon erlebt hat, dass auch sehr junge Ehefrauen gelegentlich vor ihren etwas älteren Ehemännern plötzlich das Zeitliche gesegnet haben. Besonders dann, wenn sie denselben auf die Nerven gingen. Ah, der Hafen kommt in Sicht. Setz deinen Hut auf, Mabel. In einer halben Stunde gehen wir an Land. Gott zum Gruß, verehrter Fakir Govinda. Darf ich Ihrem reizenden Flötenspiel entnehmen, dass Sie wieder wohlauf sind? Sie sollen während unserer ganzen Reise seekrank gewesen sein, habe ich gehört. Seereisen bekommen mir nicht, Sahib. Außerdem habe ich mich in London erkältet. Im Übrigen spiele ich nicht zu meinem Vergnügen Flöte, sondern zu meiner Beruhigung. Ich bin schwer verärgert. Ich hätte Ihnen gern die Reise nach London erspart, aber der Herzog hatte der Herzogin so viel über Ihre fabelhaften Fähigkeiten, die furchtbarsten Martern auszuhalten, erzählt, dass die Herzogin Sie unbedingt sehen wollte. Sie war übrigens tief beeindruckt von Ihrer Darbietung. Ich verzichte auf den Beifall dieser Dame, Sahib. Sie ist genauso ungebildet wie ihre anderen Freunde, denen ich in den letzten Jahren meine Kunst zeigte. Jawohl, Sahib. Es muss einmal gesagt werden. Ihre Freunde wissen einen erstklassigen Fakir nicht zu würdigen. 50 Hiebe mit einer Nilpferdpeitsche, das langsame Durchbohren meines Halses mit einem Drillbohrer und das Bestreichen meines Körpers mit einer zischenden Lötlampe. Kaum, dass ich diese lächerlichen Elementarkunststückchen abgezogen habe, wird die Vorstellung beendet. Ich bin empört. Ich bin entrüstet! Das mache ich nicht mehr mit. Ich entstamme dem ältesten Fakir-Geschlecht Bengaliens. In Indien bin ich grundsätzlich nur vor einem Parkett von Kennern aufgetreten. Aber hier, Ihre Freunde sind ja Banausen. Wenn ich mir nicht hin und wieder in meinem stillen Kämmerlein zu meinem Privatvergnügen die haarsträubendsten Torturen zufügen würde, ich käme ja um vor Ärger. Lieber Meister. Apropos umkommen, Sahib. Ich habe in London einen Arzt konsultiert, wegen meiner Erkältung. Wissen Sie, was er mir gesagt hat? Ich leide an Kreislaufstörungen. Ich? An Kreislaufstörungen. Ja, das kommt davon, dass mein Körper in Ihrem Dienst verweichlicht ist. Rast ich, so rost ich, wie wir in Indien sagen. Ihr Werk, Sahib, daran sind Ihre sauberen Freunde schuld. In meiner Familie ist es üblich, mindestens 300 Jahre alt zu werden. Ich bin ein Jüngling von knapp 80 und leide an Kreislaufstörungen. Sahib, nehmen Sie hiermit zur Kenntnis, dass ich kündige. Meister, das dürfen Sie mir nicht antun. Habe ich Sie nicht immer fürstlich bezahlt? Ich will ein Publikum, das mir Höchstleistungen abverlangt. Ich will Kenner, die ein kultiviertes Repertoire von Marterungen zu schätzen wissen. Eben wollte ich ja darauf zu sprechen kommen, großer Meister. Ich habe einen Gast, vor dem Sie alles zeigen dürfen. Alles? Alles. Der Herr ist ein Kenner von verwöhntestem Geschmack. Es gibt nichts, was ihn in Erstaunen zu setzen vermag. Ich werde ihn in Erstaunen setzen. Ja, schon juckt mich die Haut vor Begierde. Sahib, lassen Sie uns schnell ein attraktives Programm zusammenstellen. Ein furioses Feuerwerk von Sensationen, bei denen einem Hören und Sehen vergeht. Ich habe mir in der Tat etwas Ähnliches vorgestellt. Ich werde wieder mit der Nilpferdpeitsche, dem Drillbohrer und der Lötlampe beginnen. Hm? Nur so, damit ich in Schwung komme. Ihr Freund braucht ja nicht hinzusehen, aber dann, Sahib, dann ja, dann werde ich loslegen. Kennen Sie meine Säbelnummer? Sie haben mir davon erzählt, großer Meister. Ein Genuss, Sahib. Ali und Baba werden mir drei Säbel kreuzweise durch den Leib rammen. Vielleicht machen Sie Ihren Gast darauf aufmerksam, dass die Säbel äußerst schartig und rostig sind. Ich werde nicht verfehlen. Sahib, wie lautet der Name Ihres Gastes? Peter Body. Sehr gut. Ich werde ihn mir mit Zimmermannsnägeln auf den Bauch schlagen lassen. Sehr wirkungsvoll. Und zum Schluss etwas ganz Besonderes, Sahib. Meine Glanznummer. Eine wahre Delikatesse. Die lebende Fackel. Ich stelle mich auf den Kopf und werde von Ali und Baba mit Benzin übergossen. Hierauf werden Sie oder Ihr Gast die Güte haben, ein Streichholz an mich zu halten. Der Effekt ist köstlich, Sahib. Eine Mischung aus Crêpe Suzette und Feuerzangenbowle. Oft versucht und stets misslungen, Sahib. Von den Nachahmern bleibt erfahrungsgemäß nur ein kleines bisschen Asche übrig. Dabei ist das Ganze für mich ein Kinderspiel, eine Frage der richtigen Konzentration, weiter nichts. Die Außenseite brennt, das Innere bleibt kalt wie Eis. Sessa, wie wir Fakire sagen. Ali und Baba wissen über die notwendigen Handreichungen Bescheid. Absolut, Sahib. Wir haben in müßigen Stunden die Schönheiten meines Repertoires oft und oft durchgenommen. Sollte ich während der Vorführung das Bedürfnis nach freier künstlerischer Improvisation haben, so verständige ich mich mit Ali und Baba durch Gedankenübertragung. Dann werde ich jetzt Ali und Baba bitten, die Vorbereitungen zu treffen. Ich werde gehen und meine Kreislaufmedizin schlucken. Ich möchte nicht, dass eine Panne passiert. Auf bald, großer Meister. Auf bald. Viel Vergnügen. Sahib! Ah, sieh da, Mr. Body, Arm in Arm mit Ali und Baba. Fort mit euch, ihr Mohrenknaben. Gute Reise gehabt in der Kiste? Jeder Knochen tut mir weh. Bald spüren Sie überhaupt nichts mehr. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen Ihre Fußfesseln erst nach Ihrem Tode abnehme. Manche Herrschaften verspüren nämlich den Wunsch, wegzulaufen. Wie geht es, Mabel? Ausgezeichnet. Ich habe sie in die Stadt geschickt, Einkäufe zu machen. Bis sie zurückkommt, sind sie bereits tot. Sehen Sie den Hof dort unten? Ja. Gut, behalten Sie ihn im Auge. Es wird sich dort gleich eine ganze Menge tun. Mein Freund, Sie haben einmal behauptet, das Geheimnis der Harakiri-Serie bestehe darin, dass ich die Opfer dazu bringe, Selbstmord zu begehen. Nun, Sie hatten recht, mein Lieber. In wenigen Minuten werden Sie selbst dazu bereit sein. Wenn Sie sich bloß nicht irren, Sir Bogomil. Ich irre mich nicht. Sehen Sie den armen alten Mann, den Ali und Baba in den Hof führen? Ali und Baba werden nicht sehr nett mit dem armen Teufel umspringen. Genau gesagt, werden Sie ihm allerlei zuleide tun. Ich habe mehr denn je den Wunsch, Sie hängen zu sehen, Sir Bogomil. Wir wollen uns nicht mehr mit mir befassen, junger Mann. Haben Sie begriffen, warum Ali und Baba den alten Mann dort unten massakrieren werden? Um mir zu demonstrieren, was mit mir veranstaltet wird, wenn ich mich weigere, mich selbst zu töten. Mit diesem Cyan-Kali-Bonbon, das ich Ihnen hiermit offeriere, ganz recht. Sie haben die Wahl, entweder kurz und nahezu schmerzlos in die ewigen Jagdgründe einzugehen oder auf eine höchst schmerzhafte Art und Weise dorthin befördert zu werden. Sie sind ein Satan. Wenn Sie das Cyan-Kali-Bonbon wählen sollten, so werden Sie alsbald in ein Auto verladen und irgendwo in der marokkanischen Gottesnatur abgelegt. Man wird Ihnen noch ein weiteres Bonbon in die Rocktasche stecken, dann weiß die Polizei später gleich, woran sie ist, wenn sie sie findet. So. Und jetzt fangen wir an, ja? Können Sie sehen, was Ali und Baba da in Händen schwingen? Nilpferdpeitschen? Von einem Lieferanten im Sudan. Erste Ware. Einen alten Mann so zu prügeln. Es liegt bei Ihnen, seine Qualen abzukürzen, junger Freund. Gott sei Dank hören Sie auf. Aber mit den Drillbohrern fangen Sie an. Sehen Sie nur. Drillbohrer? Kruppstahl. Ja, was werden Ali und Baba damit tun? Sie werden den armen Großpapa löchern. Wie einen Schweizer Käse. Wozu hätten Sie sonst Drillbohrer? Ich empfehle Ihnen das Cyan-Kali-Bonbon. Ein kurzer Biss und alles hat ein Ende. Dann muss wohl auch die Lötlampe in Aktion treten. Hören Sie? Ja, so ein Lötflämmchen. Übrigens, was ich Sie fragen wollte, riechen Sie auch bereits den leichten Bratengeruch? Warum so schweigsam plötzlich, junger Freund? Ich verfehle nie, die Herrschaften darauf aufmerksam zu machen, dass dies eine einmalige Gelegenheit ist, sozusagen mit einem Akt der Nächstenliebe aus dem Leben zu scheiden. Her mit dem Cyan-Kali. Bitte sehr. Grüßen Sie, Mabel. Gern. Und nun, in einer besseren Welt wieder, junger Mann. Adieu, Leben. Halt! Hände hoch, Bogumil. Mabel, du hier? Wie ich sehe, im letzten Moment, Geliebter. Zum Teufel, warum bist du schon aus der Stadt zurück? Weil ich endlich einen richtigen Ehemann will, Bogumil. Ich habe mir in der erstbesten Waffenhandlung eine Pistole gekauft, um mich notfalls selber zur Witwe zu machen. Mabel, wir müssen sofort den armen alten Mann dort unten retten, ehe Ali und Baba ihn noch weiter quälen. Mach dir um den keine Sorgen, Peter. Aber schau doch nur, Ali und Baba stoßen ihm Säbel durch den Leib. Das ist für den geradezu ein Vergnügen, Peter. Er ist nämlich ein Fakir. Ein Fakir? Woher weißt du, Mabel? Ich habe vorhin dein Gespräch mit ihm belauscht, lieber Bogumil, bevor ich in die Stadt ging. Was war das? Der Fakir? Ich fürchte, die Säbel haben ihm doch etwas ausgemacht, Liebling. Bogumil, schau nach, was mit ihm los ist. Eine bedauerliche Panne. Er ist tot. Die Säbelnummer war zu viel für ihn. Er litt neuerdings an Kreislaufstörungen. Armer Kerl. Hurra. Hurra, hurra, wir haben eine Leiche. Ha. Sir Bogumil, diesmal sind Sie dran. Für die Opfer der Harakiri-Serie, die Sie wirklich auf dem Gewissen haben, kann Ihnen kein Haar gekrümmt werden. Aber für diesen Inder, den Sie nicht auf dem Gewissen haben, für den werden Sie hängen. Ironie des Lebens, Sir Bogumil. Jetzt sind Sie wohl platt, was? Erlauben Sie mal. Der Mann ist keineswegs ermordet worden. Außerdem war er ein Fakir. Machen Sie das mal der Polizei klar, Sir Bogumil. Sie und Mabel können es bezeugen. Geben Sie sich keinen falschen Hoffnungen hin, Sir Bogumil. Dann werden Ali und Baba meine Zeugen sein zum Donnerwetter. Ali und Baba? Diese munteren Knaben sind doch zu keiner Aussage fähig. Im eigenen Netz gefangen, Sir Bogumil. Pech gehabt, Bogumilchen. Ach, was ich übrigens schon die ganze Zeit sagen wollte. Diese Aphrodite, vor der Sie da stehen, ist nicht echt, Sir Bogumil. Was? Die Aphrodite falsch? Das Glanzstück meiner Sammlung? Falsch, Sir Bogumil. Unverschämter Mensch, mich an den Galgen bringen und jetzt auch noch meine beste Aphrodite schlecht machen. Das geht zu weit! Ich werde es Ihnen beweisen, sobald Sie im Gefängnis sind. Kein schöner Anblick. Dieses alte Wentworth-Gefängnis, George. Besonders innen soll es sehr unerfreulich sein, Sir, habe ich mir sagen lassen. Wenn ich mir so vorstelle, dass Bogumil da drin jetzt gerade in seiner Henkersmahlzeit herumstochert. Die Gerechtigkeit hat ihren Lauf genommen, Sir. Gewiss, George. Aber die Aufregungen der letzten Wochen waren fast ein wenig zu viel für mich. Die Harakiri-Serie aufgeklärt, Peter als Nationalheld gefeiert, Sir Bogumil zum Tod durch den Strang verurteilt. In 10 Minuten eine Hinrichtung? Und eine halbe Stunde später eine Verlobungsfeier. Richtig, die Verlobungsfeier. Haben Sie alles für unser kleines Gabelfrühstück nach der Hinrichtung vorbereitet? Champagner, Austern, Kaviar. Sie wissen, Peter hat einen verwöhnten Gaumen und die liebe Mabel auch. Sie werden zufrieden sein, Sir. Ich habe alles aus dem Hotel Ritz kommen lassen. Die Speisen sind vorzüglich. Ich habe stundenlang Ihre Qualität geprüft. Rührend, wie Sie sich aufopfern, George. Mr. Body! George! Och, Mabel, in meine Arme, gutes Kind. Reizend siehst du aus in deinem eleganten Trauerkostüm. Furchtbar nett, dass ihr beide gekommen seid. Tut mir wahnsinnig leid, dass ihr so früh aufstehen musstet, aber der dämliche Justizminister hat eben nun mal die Hinrichtung auf 8.30 Uhr angesetzt. Oh, ich bin schrecklich aufgeregt. Begreiflich, liebes Kind. Schließlich wird der eigene Mann ja nicht jeden Tag aufgehängt. Und anschließend verlobe ich mich gleich mit dem Detektiv. Apropos Hinrichtung, Mabel. Wie trägt Bogumil das Ganze? Ach, mit dem ist überhaupt nicht zu reden. Ich komme gerade aus seiner Zelle. Er hat mich nicht eine Sekunde beachtet. Seit Morgengrauen streitet er mit Peter darüber, ob diese dumme Aphrodite in seiner Villa echt oder falsch ist. Nicht einmal seine Henkersmahlzeit hat er angerührt. Ach, das kann nur der Wagen von Lord Kettle und Inspektor Biddle sein. Jetzt muss es bald losgehen. Hübschen Hut tragen. Hallo, ja. Buddy, alter Freund und Kupferstecher. Mit dem Wetter haben wir aber Glück gehabt. Hallo, Lady Mabel. Hallo, George. Die Königin... Scheußlich früh am Tag heute, findet ihr nicht? Aber Dienst ist Dienst und was sein muss, muss sein. Die Königin... Verzeihung, Milord. Buddy, die Königin hat mich ermächtigt, Ihnen Ihre Erhebung in den Adelsstand mitzuteilen. Ihr Sohn kriegt einen Orden. So was Ähnliches war es doch, Inspektor, nicht? Umgekehrt, Milord. Ach, richtig. Richtig, ja, ja, ja. Also umgekehrt, Buddy. Ihr Sohn kriegt den Adel und Sie kriegen den Orden. Die Dokumente, Inspektor? Sie haben sie im Büro liegen lassen, Milord. So? Achso, hab sie im Büro liegen lassen, Body. Na, macht nichts. Ich schicke Ihnen den ganzen Schmus mit der Nachmittagspost. Gratuliere, alter Junge. Einer von den Sechser Husaren. Kameraden sind mächtig stolz auf Sie. Sehr glücklich. Die Armsünderglocke. Außerordentlich pünktlich, muss ich sagen. Jetzt holen die den armen Bogumil aus der Zelle. Schlage vor, wir nehmen die Hüte ab, Herrschaften. Kopf hoch, Brust raus. Liebe Lady Mabel, bald ist die Sache überstanden. Bogumil, Sie bimmeln schon. Nehmen Sie doch jetzt endlich Vernunft an. Nehmen Sie Vernunft an. Dass ein gebildeter Mensch wie Sie, Peter, nach allem, was ich Ihnen seit Wochen über die Aphrodite erzähle, immer noch von einer Fälschung faselt. Also das verleiht mir noch meine ganze Hinrichtung. Aber es ist eine Fälschung, Bogumil. Und es ist darum, uns dahin zu fahren. Sie ist so echt wie die Echtheit selbst. Das ist die Meinung von 12 Experten. Recht schönen guten Morgen, Gentlemen. Ich fürchte, wir müssen uns auf die Socken machen, Sir Bogumil. Der Herr Scharfrichter wartet. Bloß nicht drängeln, Sergeant. Ne? Lesen Sie zum Beispiel, was Professor Hamburger über die Aphrodite geschrieben hat, Peter. Oh, lesen Sie doch, was Professor Zapparone über Sie geschrieben hat, Bogumil. Zapparone ist ein so bekannter Scharlatan. Das weiß ja sogar mein Briefträger. Aber im Gegenteil, Hamburger ist ein Scharlatan. Es tut mir leid, dass ich das Plauderstündchen abbrechen muss, Gentlemen. Aber es ist gar nicht nett, den Herrn Scharfrichter so lange warten zu lassen, Sir Bogumil. Ich komme, Sergeant. Bei Ihnen ist ja jedes weitere Wort Zeitverschwendung, Peter. Ihre Ignoranz ist bodenlos. Vorwärts, Sergeant. Ich habe definitiv die Nase voll. Adieu, Sir Bogumil. Natürlich ist sie echt, die Aphrodite. Goldecht ist sie. Aber über der ständigen Streiterei mit mir hat dieser Esel total vergessen, Mabel zu enterben. Schätze, wir können die Hüte wieder aufsetzen, Herrschaften. Herzliches Beileid, liebe Lady Mabel. Herzliches Beileid. Vielen Dank. Schaut, da kommt Peter. Hallo, Papa. Hallo. Hallo, Lord Kettle. Hallo, Biddle. Hallo, George. Hallo. Oh, auch hier, Mabel? Totschick, dein Kleid. Du siehst ungeheuer erwachsen aus. Schließlich habe ich auch eine unglückliche Ehe hinter mir, Peter. Mein Sohn. Warum so feierlich, Papa? Mein guter Sohn. Die Königin hat geruht, dich in den Adel zu erheben. Schlage ein dreifaches Hurra vor, Herrschaften. Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Hurra! Danke, danke, danke. Furchtbar nett von der Königin. Lord Kettle, bitte bestellen Sie beste Grüße. Noch was, Papa? Mein Sohn, ich übergebe dir hiermit Bodys Detektivbüro. Ich zweifle nicht mehr daran, dass du die öffentliche Moral um mindestens 5 Zentimeter heben wirst. Aber sei doch nicht albern, Papa. Die öffentliche Moral mag heben, wer will. Ich hebe meinen Lebensstandard. Mabel hat das Westwich-Vermögen geerbt, jetzt beerbt sie auch noch Sir Bogumil. Da ich umgehend Mabel heiraten werde, habe ich wohl genug erreicht in diesem Leben. Kaum 25 Jahre alt und bereits 10-mal so viele Millionen, ich glaube, der schlichte Anstand verlangt, dass ich sofort mit dem Geldverdienen Schluss mache. Andere Leute wollen ja schließlich auch noch was haben. Man soll mir nicht nachsagen, ich könnte überhaupt nicht genug kriegen. Papa, die öffentliche Moral verlangt nunmehr unerbittlichen Müßiggang von mir. Komm an mein Herz, Mabel. In Zukunft machen wir keinen Finger mehr krumm. Ganz meine Meinung, Liebling. Glück ist auch eine Beschäftigung. Ach, Himmel. Ja. Himmel, Moment, die Report. Moment. Peter, ich bin Jack von der Sunday Times. Sind Sie bereit, mir und meinen Kollegen ein kurzes Interview zu geben? Wenn Sie es kurz machen, Jack. Peter, wie Sie hier so vor uns stehen, sind Sie ein leuchtendes Beispiel dafür, wie weit es ein strebsamer Jüngling unter dem Zepter Ihrer Majestät, unserer geliebten Königin, bringen kann. Die Jugend der Nation erwartet eine Botschaft von Ihnen. Haben Sie eine? Ich habe eine. Wie lautet sie? Über Gräber vorwärts.